Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch daheim. Meine Hände sind zu kalt, denn die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist zu rein. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft, denn der Winter ist so heiß wie nie. Sei es Rock, Punk, Heavy, Metal, Politics, so Classical, Guitar, Musik, to me. Ey, das waren Zeiten, wenn Hard Rock was Hard Rock, Musik was a stuff as a nail. Und unsere Jungs, die waren nicht lazy, they get out and made it crazy, but no one left to tell the jail. Der Bube fragt den König, ey, baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind scharf wie nie. The first three elected rock'n'roll band. Bang, boogie, so I jump the boogie to the rhythm and the boogie to beat. I do the bang, bang, boogie, so I jump the boogie to the rhythm and the boogie to beat. I do the hip, to the hop, to the beat, up to the freestyle rock'n'roll, and you're never gonna stop. Herr Präsident, wir kennen eine Sprache, diese Sprache, die heißt Musik. How can you hear the bands playing? Can you feel the body swaying? Step in time to the rhythm and move your feet to the beat.